Eines Morgens wachst du auf und nichts ist, wie es war. Du denkst über dein Leben nach und kommst darauf nicht klar. Als Kind tatst du, was Mama sagt, jetzt sagt's dir deine Frau. Und vielleicht du dich unterdrücken lässt, weiß auch dein Chef genau. Leila, leila, leila, leila, leila, leila, welch traurig Melodei. Tat's nie, was verboten ist, tat's nur, was man dir sagt. Dabei niemals an dich gedacht, weil du dich aufgegeben hast. Nicht ein einziges Mal im Leben hast du etwas gern gemacht. Tat's nur, was man dir sagte, und hast nie groß drüber nachgedacht. Leila, leila, leila, leila, leila, leila, welch traurig Melodei. Du tatst immer alles, was man von dir verlangt hat. Doch nie kam jemand auf dich zu, der sich dafür bedankt hat. Mein Freund, die Welt ist ungerecht, ist böse und gemein. Guten werden ausgenutzt von irgendeinem Schwein. Leila, leila, leila, leila, leila, leila, leila, leila, leila, leila, leila, leila, leila, leila, leila, leila, la la la la la la la. Mensch, sei doch einfach frei.